Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hatte Todesangst. Gab es in eurem Leben schon Situationen, in denen ihr so richtig Todesangst verspürt habt? Also beispielsweise bei einem Unfall, während einer schweren Krankheit oder vielleicht auch bei einem Überfall, bei einem Verbrechen. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Sabrina, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sabrina. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, deine Sendung finde ich bombig, wirklich ganz klasse. Vielen Dank. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon viel durch eure Sendung gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin momentan so psychisch belastet, sage ich jetzt mal, mein Thema ist diese Todesangst. Ja. Ich war verheiratet 9 Jahre und nach 9 Jahren habe ich mich getrennt. Mhm. Dann habe ich 3 Jahre nach dieser Ehe unter Morddrohung gelebt. Das heißt also nicht nur, ich bin dann ausgezogen, habe mir eine eigene Wohnung gesucht. Mhm. Nicht nur am Telefon, sondern auch an der Gegensprechwechselanlage, das heißt also, an der Haustür. Wer hat dich bedroht? Domian, Jürgen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann dir es nicht sagen. Ich hatte die Polizei mit einer Fangschaltung eingeschaltet und es hat also alles bis heute, sage ich jetzt mal, bis zu den heutigen Tagen, eigentlich nichts gebracht. Also keiner weiß, woher es kommt, ob es von Freunden von ihm sind, ob es von ihm persönlich kommt, ob es Bekannte von ihm sind, die mich vielleicht kennen, aber... Ja. Ich sie nur vielleicht nur flüchtig kenne. Traust du ihm persönlich das denn zu? Ja und jein. Hm. Also sogar an der Gegensprechanlage? Ja, an der Haustür. Das heißt, Diese Stimme dir da gesagt? Also es klingelte bei dir und du gehst ran und was? Richtig, und ich sagte, hallo, wer ist da? Hm. Und dann sprach nur eine Männerstimme und sagte, wir kommen gleich hoch, wir bringen dich um. Hm. Und seitdem diese Stimme hast du nicht erkannt? Nein. Mhm. Nein. Gut, manchmal war ich am Überlegen, ich saß nachts im Bett und hörte diese Stimme. Mhm. Und immer wieder überlegte ich und dachte, mein Gott, das kann vielleicht ein Nachbar sein, das kann ihm von ihm seiner Seite also es kommt, Freund sein, den ich vielleicht nur mal flüchtig am Telefon bei ihm vielleicht mal gehört habe. Ich weiß aber nicht in dem Moment, wo ich ihn hinstecken soll. Mhm. Also es kommt über das Telefon aber auch? Ja. Wie ist die Situation im Moment? Also letzter Anruf war vor 8 Wochen. Vor 8 Wochen. Und ich habe mir jetzt, sage ich jetzt mal, eine neue Nummer zugelegt. Das heißt, die bekomme ich aber erst ab 1. Oktober. Und die gebe ich auch nicht mehr raus. Nochmal, um es richtig einzuordnen. Wie lange wirst du jetzt damit, ich sag mal, gefoltert? Ja, sage ich jetzt mal, seit 3,5 Jahren. Seit 3,5 Jahren bekommst du das. Und diese Abstände, ist das normal, dass es auch mal 8 Wochen also, Ruhe nee, hat? Diese Abstände sind ganz verschieden. Mal ist es 2 Monate Ruhe. Mal sind es 3 Monate Ruhe, dann fängt es wieder an. Mhm. Also so, man kann es nicht so... Aber, so genau aber der Zusammenhang ist ganz klar, nach der Trennung von deinem Partner begann es. Ja. Irgendwas hängt damit zusammen. Ja. Ist es und wirklich diese so, Angst begleitet mich heute noch, selbst wenn ich nachts im Bett liege und ich höre also alles, was knistert, was fällt und was... Also es ist tatsächlich so, dass sich das nicht nur extrem nervt und psychisch belastet, sondern du hast wirklich reale Todesangst. Richtig. Ja. Wie sieht das denn aus? Kannst du dann ganz unbefangen einkaufen gehen am Tage, rausgehen? Am Tage muss ich ganz ehrlich sagen, am Tage ja. Mhm. Aber so wie es draußen irgendwie, sage ich jetzt mal, regnerisch ist und so anfängt, so schummrig zu werden... sehe ich zu, dass ich also so gegen 5 Uhr abends immer so zu Hause bin. Ja. Und ich bin Altenpflegerin und ich arbeite also so, dass ich also immer mittags um 4:30 Schluss habe, so dass ich bis um 5 Uhr wieder zu Hause bin. Mhm. Das heißt also, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, ich habe auch Patenkinder. Und diese also du kannst Angst nie abends mal ins Kino gehen, mal was essen gehen? Nein, oder? Diese Angst kommt, wenn ich alleine nach Hause gehen muss und es wird also schon so halbwegs dunkel und ich merke, hinter mir läuft jemand, ich verstehe, ob es eine Frau oder ein Mann ist, dann habe ich so eine Todesangst, nicht direkt, aber so eine beklemmende Angst. Also diese Leute am Telefon haben... Und bis ich dann zu Hause von innen die Tür abschließe und nach oben gehe. Ja. Und wie ich meine Wohnungstür zuschließe, denke ich mir, mein Gott, jetzt bist du wenigstens einigermaßen gesichert, aber also die Drohungen sahen immer so aus, dass diese Stimmen dir gesagt haben, ich bringe oder wir bringen dich um. Ja, ja. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast auch Kontakt mit der Polizei schon gehabt. Richtig, und diese Polizei sagte mir aber auch, wir können ihnen nicht helfen, weil diese Fangschaltung, wir können die ja nicht ständig legen, sagt er. Die können wir also 4 bis 6 Wochen legen, wenn sich in den 6 Wochen nichts tut, können wir nichts ändern. Also das heißt, während die Fangschaltungen geschaltet waren, kam nichts über Telefon? Nein. Ja, Mensch, wie soll das jetzt weitergehen mit dir und deinem Leben? Sag ich jetzt mal so, diese Todesangst, glaube ich, wird mich immer verfolgen. Und ich war also auch schon so weit, dass ich auch schon bei einem Psychologen und Neurologen war und der mir ein ärztliches Attest sogar geschrieben hat, dass ich sogar unter Depressionen zeitweise stande und auch zeitweise ruhig gestellt worden bin mit Medikamente und ja, gut, aber auf die Dauer ist es ja keine Lösung. Nee, das ist keine Lösung. Deswegen hast du dich eigentlich von deinem Partner getrennt damals? Weil ich, sag ich jetzt mal, ein Kind von ihm verloren habe und er mich danach nicht mehr akzeptiert hat. Hast du heute mit ihm noch Kontakt? Nein. Überhaupt nicht mehr? Nein. Nein, ich will auch gar nicht wissen, wo er wohnt. Ich weiß auch gar nicht, ob er weiß, wo ich wohne oder ob er von Freunden von mir vielleicht gut erkennt, meine 3 Patenkinder und der weiß, wo die wohnen. Man weiß aber nicht, ob es jetzt direkt von meinem Mann kommt oder wäre eine ob Lösung von Freunden für, kommt. Ja, wäre eine Lösung für dich, den Wohnort zu wechseln? Eigentlich nicht, nee, weil meine Arbeitsstelle ist klar, hier ja. quasi so 800, 900 Meter ums Eck. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich dir wünschen soll, Sabrina. Jürgen, ich weiß es auch nicht. Also ich lebe heute noch ständig unter dieser Angst. Das ist das Schlimme ist ja wirklich, dass die Polizei erst initiativ werden kann, wenn dann auch konkret was vorgefallen ist, passiert ist. Und das finde ich traurig, dass, sag ich jetzt mal, wo es immer heißt, die Polizei der Mitmenschen helfe, dass die nichts unternehmen, dass die erst dann was unternehmen, das höre ich auch immer, spät ist oder das höre ich auch immer wieder hier in der Sendung. Das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Ja. Ich kann dir höchstens noch anbieten, Sabrina, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Wäre das ein Angebot? Ja, vielleicht, ja. Ja, dann leg mal auf und die Annette wird dich gleich anrufen. Okay, danke. Ich wünsche dir trotz der Belastung Kraft und alles Gute. Und ich muss dir nochmal sagen, ich finde deine Sendung ganz, ganz bombig, ganz gut. Vielen Dank. Tschüss, Sabrina. Jo. Ciao. Jetzt ist am Telefon Java 29. Hi. Hi, ein Mann ist das. Jawohl. Ich spreche nicht alle Tage mit jemandem, der Java heißt. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Schöner Name. Dankeschön. Java, das Thema, ich hatte Todesangst. Genau, das hatte ich 1993. Ich bin Pilot und damals bin ich mit einer Privatmaschine geflogen. Bin von Fürstenfeldbruck, Druck des Militärflugplatz, bin ich dann nach Trier, ich wohne also auch in Trier, wollte ich nach Hause zurückfliegen. Und man fliegt dann auch mit einer kleineren Maschine nicht so hoch wie bei der größeren. Bist du vom Beruf so Jetpilot? Fliegst du in einen Boeing oder weiß ich was? Ja, das schon. Mhm. Also kein Militär, sondern zivil. Ja. Allerdings an dem Tag bin ich dann natürlich privat geflogen, also mit einer kleineren Maschine. Das ist ein Cessna, das ist eine 4-sitzige kleine Maschine. Da fliegt man also in einer relativ niedrigeren Höhe. Das sind ungefähr 3 Kilometer, ich sag mal nur circa. Und das ist aber schon ganz ordentlich, aber natürlich nicht so wie bei der größeren Maschine. Aber die Gleitzahl, das heißt also, dass man relativ lange segeln kann, ist also schon gegeben, dass also wenn der Motor ausfällt, dass man nicht direkt runter abstürzt. Und an dem Tag kam es dann auch so. Meine Maschine ist ungefähr 60 Kilometer vor Stuttgart ausgefahren. Und ich habe dann halt 2, 3 Versuche gestartet. Man hat das irgendwann in seiner Ausbildung gelernt. Also sie ist plötzlich ausgefallen? Die Motoren sind plötzlich ausgefallen? Ein Motor, ja. Ein Motor plötzlich? Ist ausgefallen. Mhm. Das ist eine einmotorige Maschine. Also für mich Totalausfall. Und da gibt es halt eine Routine, dass man die Nase der Maschine halt nach vorne ein bisschen runtersetzt und Geschwindigkeit automatisch drosselt. Es gibt so ein Segelverhalten, das man im Notverfahren halt einleitet. Was passiert denn eigentlich mit einer solchen Maschine, wenn der Motor plötzlich ausfällt? Sackt die dann erstmal ab oder wie kann man sich das vorstellen? Die Geschwindigkeit lässt nach. Automatisch muss man die Nase der Maschine ein Stück Stück weit nach unten drücken, sodass man eine Geschwindigkeit beibehält, sodass man einen permanenten Sinkflug einleitet. Mhm. Allerdings den streckt man relativ lang raus. Mhm. Die Höhe, die ich hatte, hat für mich ungefähr, ich sag mal, für 30, 35 Meilen gereicht. Das sind umgerechnet ca. 60 Kilometer. Mhm. Wie der Zufall es wollte, ich hatte auch 60 Kilometer genau noch Zeit gehabt, also an Streck und Zeit von der Berechnung, die es also bei dem Wind und Wetter es zugelassen hatte, dass ich zum Stuttgarter Flughafen hätte schaffen können. Ja. Hast du es geschafft? Ich habe mich mit dem Tower in Verbindung gesetzt und habe die Situation gesagt, was passiert ist. Und die hatten mir erzählt, dass auf der linken Seite irgendwo ein kleiner Segelflugplatz ist. Mhm. Und ich habe das nicht gesehen. Und ich wollte auch nichts riskieren, dass ich da groß jetzt rumsuche und Zeit verliere und Höhe verliere. Ja. Unter mir ist natürlich ein Flug Autobahn. Mhm. Freitagmittag war das gewesen, so gegen 2 Uhr schätze ich. Und ich habe dann also verweigert, habe gesagt, nein, ich werde versuchen, Stuttgart anzupeilen. Mhm. Das hat er dann auch sofort gesagt, okay, das war so kein Thema. Mhm. In der Zeit wurde natürlich alles stillgelegt, also es fliegt dann keine Maschine mehr runter. Alle zu landenden Maschinen sind also nach Frankfurt abgeleitet worden. Und dann fliegt die Flugsicherung, das ist also ein Hubschrauber, Polizeihubschrauber, die sind also rechts von mir parallel mit der Kamera geflogen, haben mich dann also fotografiert. Also du bist quasi dann nur gegleitet währenddessen, ne? Ja, nur gegleitet. Ja, hast du es geschafft bis Stuttgart? Ja, um die Spannung zu halten. Ja, ich habe es geschafft, sonst wäre ich heute nicht am Telefon. Ja, naja, es hätte sein können, dass du doch irgendwie früher irgendwo anders runtergegangen bist. Mein Gott, wie lange hat das gedauert? 20 Minuten. 20 Minuten? Ja. Das waren 20 Minuten wirkliche Todesangst. Ja, permanent. Ja. Allerdings, um da vielleicht noch eine kleine Einzelheit mal kurz mal zu erzählen. Also das ist ein Ledersitz, auf dem man sitzt. Dann fängt man an, natürlich extrem Blut zu schwitzen, sage ich mal. Dann rutscht man immer weiter nach vorne. Und dann drückt man natürlich automatisch natürlich alles nach vorne. Das sollte man ja natürlich auch nicht. Man ist zwar angeschnallt. Die Hände rutschen also weg. Man kann also kaum irgendwas noch festhalten. Also das ist also ganz schrecklich. Ich hatte eine Sonnenbrille angehabt. Die ist mir auch mit der Nase immer nach vorne runtergerutscht. Was denkt man in einer solchen Situation? Nur noch eine Chance. Also man denkt wirklich nur noch eine einzige Chance. Also Fehler kann man sich nicht leisten. Mhm. Also du hast nicht irgendwie an deine Vergangenheit, in dein Leben gedacht. Du hast dich nur konzentriert auf die Situation, das in den Griff zu kriegen. Ja, also ich glaube, ein philosophischer Gedanke in diesem Moment, das wäre also auch das letzte Mal lang gewesen. Das war mir auch bewusst, das lernt man auch in der Ausbildung. Der Tower hatte mich nur gefragt, ob ich verheiratet sei. Sagte ich ja. Ob er irgendwas meiner Frau ausrichten könnte. Da habe ich natürlich gedacht, meine Frau regt sich wahrscheinlich wieder auf, wenn sie wüsste, dass ich jetzt irgendeine Notlandung mache. Weiter habe ich nicht gedacht. Der meinte das anders. Er meinte das anders. Falls du abstürzt, damit er mir das letzte Nachricht sozusagen weiter rein. Als du dann gelandet bist, was ging da in dir vor? Es war ganz komisch. Also ich habe heute noch Freude daran zu fliegen. Ich brauche das auch. Ich fühle mich dann eigentlich auch wie ein Vogel. Wenn ich fliege, geht es mir eigentlich gut. Und wenn ich dann irgendwie lange nicht geflogen bin, geht es mir eigentlich irgendwie schlechter fähig war. Und an dem Tag war es zum allerersten Mal, weil dieser Boden Stuttgart Flughafen war heilig. Das war heilig. Also, was hast du danach gemacht? Was war das Erste, was du unternommen hast? Ich hatte zwei Gedanken gehabt. Entweder die Techniker hatten die Maschine sofort abgecheckt und kontrolliert. Es waren auch Psychologen da gewesen, die ja auch geguckt haben, ob alles in Ordnung ist. Dann muss natürlich auch untersucht werden, ob ich das nicht fahrlässig gemacht habe oder sowas. Zum Beispiel passiert auch schon mal, dass man vergisst, irgendwie zu tanken und unterwegs kein Benzin mehr dran ist. Ja. Das war bei mir ja nicht der Fall. Aber du hast irgendwas unternommen danach? Ja, ich hatte die Wahl gehabt, entweder fahre ich mit der Bahn nach Hause oder ich setze mich wirklich wieder in diese Kiste rein und fliege damit nach Hause. Ja, und? Ich wusste ganz genau, also wenn ich mich jetzt in die Bahn reinsetze, werde ich mich nie wieder in meinem Leben in ein Flugzeug reinsetzen. Du hast dich in ein Flugzeug wieder reingesetzt? Nachdem der Techniker gesagt hat, die Kiste ist in Ordnung, ich habe mich wieder in den Schienen reingesetzt. Das ist ja krass. In das gleiche, in dasselbe Flugzeug? In dasselbe Flugzeug. Ja, weswegen war denn nun dieser komische Motor ausgefallen? Die beiden Tankleitungen waren verstopft gewesen. Ja. Und das hatte man repariert? Und dann genau, bist du nach. Er hatte das also durchlüftet und hat gesagt, die sind also, die waren verstopft, das hat er auch festgestellt. Mhm. Das war auch mein Glück, weil diese Aktion hat eine 250.000 gekostet. Mhm. Ja, also mich erstaunt vollkommen, dass du dann wieder zurückgeflogen bist mit dem gleichen Ding. Du bist ein Held. Nein, bin ich nicht. Also, es hört sich so an. Also es ist sehr beeindruckend, was du erzählst. Ich habe das meinem Fluglehrer erzählt. Ja. Er hatte auch Dienst gehabt an dem Tag. Ja. Vom Tower, und der hatte das auch mitbekommen. Und er hat natürlich, weil ich sein Schüler war, allen anderen erzählt, und der Java hat eine Notlandung hingelegt und hat es überlebt und die Maschine hat keinen Kratzer abgekriegt. Das hat er natürlich für sich so gebraucht. Und das war natürlich ein tolle Story. Für mich war das keine tolle Story. Ja, das glaube ich. Dass ich das erlebt habe, man hört immer wieder irgendwelche Nachrichten im Fernsehen, dass irgendwelche Flugzeuge abgestürzt sind und so. Man sieht das anders. Man sieht das wirklich anders. Also ich glaube, wenn mir heute was passieren würde, es klingt zwar krass, ich könnte vorher einschätzen, ob ich es überleben würde oder nicht. Also, ich freue mich, dass du überlebt hast. Vielen Dank. Und ich freue mich, dass du hier angerufen hast und uns das erzählt hast. Sehr beeindruckend. Ich wünsche dir, dass du nie wieder in so eine Situation kommst. Das wünsche ich mir auch und allen anderen natürlich. Natürlich. Alles Gute, Java. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Rainer, 28. Hallo, Domian. Ja, hallo, Rainer. Also, meine Todesangst war vor 2 Wochen. Da habe ich einen Suizidversuch hinter mir. Was hast du gemacht? Tabletten geschluckt, Morphium. Mhm. Warum hast du das gemacht? Weil ich jetzt vor Schmerzen nicht mehr aushalten konnte. Ich habe die ganze Wirbelsäule kaputt. Und ich habe 39 Operationen hinter mir. Und es ist keine Sicht, dass es irgendwann mal besser wird. Warum bist du so krank? Es war ein ärztlicher Kunstfehler gewesen. Ist bei mir ein Tumor übersehen worden. Wir haben darüber schon mal gesprochen, kurz vor der Sommerpause. Da hatte ich meinen Lebensmut verloren, weil war mein Thema. Das war nicht so lange her. Ich weiß, ja. Ich erinnere mich jetzt, ja. Und ich warte immer noch auf die Operation. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich gut. Und vor 3 Wochen war das. Ja, richtig. Und ich konnte einfach nicht mehr. Die Schmerzen waren an dem Tag so schlimm gewesen, da habe ich einfach geschluckt und wollte einschlafen. Und da wurde es aber so krass mit den Herzschmerzen, das Herz war so am Rasen, dass es kurz vor dem Explodieren wäre. Ja. Und das hat immer so krass abgestoppt. Du warst bei vollem Bewusstsein. Ja. Aber nachher wurde das immer schlimmer, wurde ich immer benommener und das Herz wurde immer schlimmer. Du konntest so gerade noch den Notarzt rufen. Ach, den hast du selbst noch gerufen? Ja, das konntest du gerade noch. Und dann war ich ein paar Tage auf der Intensivstation, in so einem Herzmonitorüberwachung, wo ich halt Herzrhythmusstörungen alles hatte. Und ich war einfach fertig. Also du hast ein sehr schweres Schicksal zu tragen und du hast sehr große Schmerzen auszuhalten. Ja. Hast aber dennoch dann in dem Moment Todesangst empfunden. Ja. Und es ging dir dann in dem Moment durch den Kopf, dass es dann doch noch besser ist für dich zu leben. Ja, weil ich Angst hatte, wie meine Frau dann darauf reagiert, dass sie dann alleine wäre und so. Bereust du das heute, dass du das gemacht hast? Teils, teils. Ich will probieren, ich endlich erlöst werden mit den Schmerzen. Ich nehme ja schon Morphium und das wirkt schon nicht. Aber die Erlösung sieht nach dieser Erfahrung jetzt für dich nicht aus, dass du dir das Leben nehmen möchtest. Nein. Es war teilweise ein großer Fehler. Ich hoffe immer noch, dass die nächste Operation, die jetzt ansteht, für Besserung wird. Als du diese Tabletten eingenommen hast, hast du sie jetzt ganz ehrlich eingenommen mit dem Vorhaben, dass diese, oder mit der Vorstellung, mit der Hoffnung, dass diese Tabletten dein Leben auslöschen? Ja. Hundertprozentig? Hundertprozentig. Ich habe halt keinen Sinn mehr drin gesehen. Und du wusstest nicht, dass das solche Wirkungen haben wird, wie es dann eingetreten ist? Nein, ich dachte, ich würde halt einfach einschlafen. Das Gegenteil. War das vor 3 Wochen so eine... Ja, dann doch so eine Spontanaktion, oder hattest du viele Wochen vorher darüber nachgedacht? Ich hatte schon viele Wochen vorher darüber nachgedacht. Lass uns nochmal über diesen Moment der Todesangst reden. Kannst du die näher beschreiben? Ja, ich hatte halt große Panik gehabt, weil es jetzt doch dann vorbei ist auf einmal. Weil das Herz halt durchschlagen hat. Das war, die Hölle war das. Das war Wahnsinn. Ich dachte jetzt, jeden Moment macht es Klick, dann ist es vorbei. Weil es immer so abrupt aufgehört hat, das Herz. Dass es nicht mehr gehört hat, nicht gespürt hat. Und dann im nächsten Moment wieder war das so, also sich überschlagen würde. So stark. Was haben die in der Klinik denn mit dir gemacht? Ja, psychologische Betreuungen halt die ersten Tage halt auf, war ich halt nur auf der Intensiven und wurde halt behandelt. Ich musste also so ein Kohlezeug alles schlucken, dass das wieder aus dem Körper rauskommt. Und die sagten zwar auch, dass ich Scheiße gebaut habe auf Deutsch, aber auf andere Seite, die Psychologen konnten mich auch irgendwie verstehen, halt nach so vielen Operationen. Aber es ist schon so, dass jetzt dieser Vorfall, dieser missglückte Selbsttötungsversuch dich, obwohl du so krank bist, zum Leben zurückgeführt hat. Ja. Und dich lebensbejahender gestimmt hat auch. Irgendwie schon. Wann wird jetzt die nächste Operation sein? Tja, das ist Fragen wie Vergleicheres. Ich warte ja jeden Tag drauf. Was genau wird dann da operiert? Ich kriege dann eine Morphiumpumpe eingesetzt. Das ist dann direkt in dem Rückenmarkkanal an dem Hauptpunkt, wo das alles kaputt ist. Sag doch noch mal ganz kurz, was genau für eine Erkrankung das ist, die du hast. Ich hatte einen normalen Bandscheibenvorfall und dabei ist ein Tumor übersehen worden. Und weil der so groß geworden ist, ist mir der ganze Dornenfortsatz rausgenommen worden. Jetzt habe ich eine komplette Instabilität der Wirbelsäule. Das bedeutet, dass du auch gar nicht alleine gehen kannst? Teilweise. Zurzeit sitze ich halt im Rollstuhl. Ja, und das ist verbunden eben mit ungeheuren Schmerzen. Ja. Diese Operation, die jetzt hoffentlich bald dann für dich ansteht, wird die denn Linderung bringen? Die hoffen es. Die hoffen es. Da wird eine Pumpe implantiert in die Wirbelsäule. Die dann kontinuierlich immer ein Schmerzmittel abgibt. Und wie gelangt das Schmerzmittel immer wieder in diese Pumpe rein? Ich kriege dann über die Bauchdecke eine Spritze reingesetzt und da wird der Kanister halt wieder aufgefüllt. Das hält immer einen Monat lang. Das heißt, damit musst du dann dein Leben lang dich arrangieren? Ja. Danach gibt es nichts mehr. Aber wenn die Schmerzen nachlassen würden, wäre das für dich schon eine große Erleichterung. Oh ja, auf jeden Fall. Aber du bist tumorfrei im Moment. Tumorfrei bin ich, aber er könnte halt immer wieder kommen. Und halt arbeiten gehen würde ich nie wieder können. Weil ich darf nicht mehr wie 5 Kilo heben. Weil sonst halt direkt auch wieder ein Bruch entstehen könnte, weil ich auch noch zu schwaches Bindegewebe alles habe. Kommt noch alles dazu. Ach, lieber Rainer, ich wünsche dir so von Herzen, dass diese Operation bald kommt und dass die das bringt, was du dir wünschst. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss, Rainer. Ja, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Patrick, 19 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hey, Patrick. Erstmal Kompliment an dich und deine Sendung. Vielen Dank. Ich finde das ganz toll. Ich finde auch die Leute toll, die bei dir anrufen, die Mut dazu haben, und dazu stehen, was sie sagen, was sie gemacht haben teilweise. Ja. Und zu mir, ich habe, vor ungefähr einem Monat war ich auf einer Party eingeladen mit meiner Freundin und ich habe mir richtig die Kante gegeben. Das heißt, ich konnte nicht mehr geradeaus laufen, ich konnte nicht mehr vernünftig sprechen, ich konnte gar nichts. Und wir hatten uns aber fest vorgenommen, danach noch in die Diskothek zu fahren. Und das haben wir dann auch noch gemacht, also ich beziehungsweise, weil ich bin gefahren und meine Freundin hat keinen Führerschein bis jetzt. Du bist gefahren, obwohl du voll trunken warst? Total. Und meine Freundin saß neben mir auf dem Beifahrersitz. Ich bin der Meinung, ich bin auch noch vernünftig gefahren, aber ich steige in kein Auto mehr seitdem. Was ist denn passiert? Ja, gar nichts. Es ist gar nichts. Ich bin heile an der Diskothek angekommen. Es waren auch nur 2 Orte, sag ich dabei. Aber ich hatte so eine Angst nachdem. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, bin in die Diskothek reingegangen. Also du hast währenddessen schon kapiert, was du da machst? Nein, eigentlich nicht. Erst hinterher. Ja, aber warum hast du so eine Angst gehabt, dass du ausgestiegen bist? Ich bin vor der Diskothek auf dem Parkplatz ausgestiegen. Und warum hattest du da so eine Angst dann? Da noch nicht. Hinterher in der Diskothek ist mir bewusst geworden, was ich gemacht habe. Und ich habe, ich habe Paranoia gekriegt, sag ich jetzt mal. Ich habe angefangen zu kotzen, ich habe Heulkrämpfe gekriegt, ich habe alle möglichen Leute angeschrien, ich habe als würde ich wirklich richtig unter Drogen stehen, nur weil ich Angst hatte, dass mir was hätte passieren können. Dir und deiner Freundin. Ja, und das ist ja das Schlimme. Wenn es nur mir passiert wäre, wäre ja nicht so schlimm gewesen. Die Freundin hatte nicht so viel getrunken. Die hat gar nichts getrunken. Gar nichts getrunken. Warum hat die dich denn nicht davon abgehalten, Mensch? Ja, das ist ja das Problem. Die setzt sich nicht gegen mich durch. Also egal was ist, die sagt nichts gegen... Das ist doch Wahnsinn. Die setzt sich mit einem Mann ins Auto, der voll trunken ist. Ja. Also wie verantwortungslos. Dir gegenüber und sich selbst gegenüber auch. Klar. Ja, auf jeden Fall. Hat sie irgendwas erzählt, wie du gefahren bist? Ja, sie hat gar nichts gesagt. Sie hat gesagt, ich wäre ein bisschen unvorsichtig und schnell gefahren, aber... Ja, mit der Freundin würde ich mal ein bisschen Tacheles reden, du. Sie hat dein Leben gefährdet und ihr eigenes auch. Das ist ja das, sie sagt nie was. Sie sagt weder was, wenn ich was getrunken habe, sonst noch was. Ich kann ihr sagen, was ich will. Und die macht alles, was ich sage. Wenn ich mit dem Finger schnippe, die macht das wirklich. Und ich möchte das ehrlich gesagt auch gar nicht, weil erstens, in einer Beziehung muss man offen und ehrlich sein und dem Partner sagen, was man denkt und nicht einfach sagen, okay, ich mache das jetzt einfach auch, wenn das okay ist oder wenn das nicht okay ist. Ja, und gut, das ist eine andere Thematik jetzt, klar, eure Beziehung. Auf jeden Fall war das für dich auch so im Nachhinein wirklich auch ganz reale Todesangst. Ja, und es hätte sehr ins Auge gehen können, ne? Ich steige in kein Auto mehr, als Fahrer erst recht nicht. Als Beifahrer habe ich tierische Angst. Wenn ich irgendwo hin muss, ich fahre mit dem Zug oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Also ich finde durchaus, dass du ins Auto steigen könntest, aber eben ohne Alkohol. Nee. Hast du vorhin Java mitbekommen, der Pilot, der hier angerufen hat? Ja, das, ich finde den unheimlich toll. Unglaublich, ne? Dass er nach dem Unfall direkt weitergeflogen ist. In der gleichen Maschine? Ja, in der gleichen Maschine. Wahnsinn. Direkt danach. Also Wahnsinn. Unbegreiflich. Mhm. Und deswegen, also ich habe unheimliche Angst jetzt vor Autos in den gesamten. Ist schon erstaunlich, dass das so eine Wirkung bei dir hinterlassen hat, wo nichts passiert ist. Mhm. Obwohl nichts passiert ist. Ja. Ist schon beeindruckend, aber ich meine, ist gut. Ich meine, du bist auf jeden Fall geheilt. Du wirst nie wieder mit Alkohol dich an Steuer setzen, wenn überhaupt. Ja, ich glaube nicht. Also bis jetzt habe ich auch noch keinen Alkohol mehr getrunken seitdem. Mhm. Ist vielleicht auch nicht das Falsche. Nur was auf mich zukommt, ich brauche das auch in nächster Zukunft. Mhm. Ich bin in der Ausbildung und als Versicherungskaufmann und ich brauche das auch in nächster Zukunft. Mhm. Und da geht wohl kein Weg drum rum, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, ob ich dann nochmal einen Führerschein machen soll oder wie auch immer. Ich meine, wenn du jetzt so eine, mir kommt nur so eine Idee, wenn du jetzt so eine innerliche Sperre hast, du hast den Führerschein ja, ne? Ja. Nimm doch nochmal unter Aufsicht eines Fahrlehrers nochmal ein paar Fahrstunden, um die Hemmschwelle zu überwinden. Investiere das Geld, das ist ja nicht viel, wenn du nochmal 5-6 Stunden nimmst. Mhm. Ne? Dann ist es für dich auch ein sicheres Gefühl, da ist jemand daneben und falls du irgendwie ein Blackout hast oder so, dann passiert eben nichts. Mhm. Und vielleicht ist die Angst danach überwunden und du kannst wieder normal Auto fahren. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie über der Autobahn gefahren bin oder so. Es war eine ruhige Landstraße, wo wirklich am Rand nur ein paar parkende Autos standen. Ne? Ist ja egal, auch da können die schlimmsten Dinge passieren. Klar. Ja. Also mit der Freundin, das würde mir zu denken geben, um das nochmal zu unterstreichen. Ja, ansonsten ist es natürlich wunderbar, dass dir und euch nichts passiert ist. Ne? Ja, das ist Glückssache, sag ich einfach. Ja, klar, natürlich, ja. Patrick, toi, toi, toi, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Markus und der ist 28 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Markus. Erstmal muss ich sagen, super Sendung, die du machst. Danke. Ja, und zu dem Thema, das ist letztes Jahr passiert. In Wetter gibt es einen Berg, so 5 Kilometer lang, das ist die B236, 15% Gefälle und Serpentin. Und diese Strecke bin ich ungebremst mit einem 40-Tonnen-LKW runter. Ungebremst? Ungebremst. Mit einem 40-Tonnen-LKW? Richtig. Wie kam das? Ja, Altpapier geladen, oben angesetzt, wollte bremsen und am Auflieger die Bremsen dann versagt. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was das für eine... Du hast den Fernseher, glaube ich, eingeschaltet. Nee, gar nichts. Ja, das klingt so seltsam. Ich weiß gar nicht, was für eine Wucht und was für eine Geschwindigkeit da entsteht. Beschreib das mal. Ja, gut. Durch die Bremsen, die am Motorwagen noch funktioniert haben, das waren 60, 65 die Endgeschwindigkeit zum Glück. Mhm. Aber es ist der absolute Horror, kann man sagen. Dann könnte man sich ja vorstellen, auf einer Autobahn ist es nicht so schlimm, weil da kann der Wagen wieder ausrollen. Richtig, ja. Wie? Ich hatte eigentlich gehofft, dass unten die Kreuzung frei ist. Mhm. Und da lief ich über die Kreuzung drüber, weil dahinter ging es im Berg wieder auf, dass der da irgendwo zum Stehen kam. Ja, die ganzen Kurven gefahren bis zur vorletzten und dann sah ich nur noch rote Bremslichter und nur auf Gegenfahrbahn und Hoffnung, in der Hoffnung, dass unten die Kreuzung, der Kreuzungsbereich wenigstens frei ist. Ich verstehe es nicht, du hast doch da gesagt, das wäre eine Autobahn gewesen. Nee. Land B, Bundesstraße. Ach, eine Bundesstraße habe ich jetzt Bundesstraße. Ach so, dann ist, ja, das ist das natürlich halt. So, und ja, Kreuzung war natürlich zu, Raschauer. Und den ganzen Berg runter links waren Berge, Erhöhung, und rechts ging es dann nur einen Abhang runter und Bäume und ja, unten an der Kreuzung sah ich nur links die Böschung, ich links rein. Ja, und in der Hoffnung, dass ich ihn da auf die Seite lege, den LKW. Und weil es direkt hinter dieser Straße ging, es nochmal 30 Meter zum Bahnschienen runter. Ja. Und hätte er keinen Wegweiser Mast gestanden, hätte ich den Freiflug bekommen. Den was? Den Freiflug. Mhm. Und das war für mich der absolute Horror, die Strecke. Ich seitdem, ich fahre auch zwar weiter LKW. Also das endete dann an den Masten quasi? Das hat an den Wegweiser Mast, der hat den LKW zum Stehen gebracht. Und ohne große, du warst gar nicht verletzt? Ich hatte zum Glück gar nichts. Zum Schluss weiche Knie, aber das war alles. Du bist dann ausgestiegen aus dem Auto? Ja, gut, man hat mich rausschweißen müssen oder rausschneiden müssen, weil ich war raus, war total eingedrückt. Du hast einen Schock gehabt? Ja, also ich weiß nicht, wie die Reaktion eines Schocks, aber es war so, dass ich... Wie lange warst du denn da eingeklemmt? 10 Minuten, vielleicht. 10 Minuten. Und was ist danach passiert? Bist du ins Krankenhaus gekommen? Gar nichts, ich wollte nicht. Du wolltest nicht? Nach Hause? Ich bin nur aus dem Auto raus und da sind mir die Knie erst weich geworden, mich in den Rasen gesetzt. Und dann kamen schon die Arbeitskollegen, die mich dann, Ich habe den Java gerade das ja auch gefragt. Während dieser Zeit der Panik und der Todesangst, an was hast du da gedacht? Hast du da irgendwie dein Leben Revue passieren lassen oder hast du auch dich nur auf die Straße konzentriert? Das Leben ist an einem vorbeigelaufen. Weil ich habe damit gerechnet, dass ich, wenn ich unten ankomme, wenn ich überhaupt unten ankomme, dass ich das Ganze nicht überleben werde. Das ging doch im Kopf so schnell als... Weil ich 60, 65 und dann Kurven und dann mit dem LKW, wo der Schwerpunkt oben liegt, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich bis unten durchkomme und dass ich aus dem Auto aussteige und ich habe keine einzige Schramme. Empfindest du das, was da vorgefallen ist, als deine zweite Geburt? Doch, auf alle Fälle. Ja. Was hat sich denn verändert seitdem für dich in deinem Leben? Dass ich mit dem Leben sorgfältiger umgehe als vorher. Fährst du wieder LKW? Ja. War das schwer für dich, wieder einzusteigen das erste Mal? Ich bin an dem Abend noch entlassen worden, habe dann 3 Wochen Urlaub gemacht. Und warum bist du entlassen worden? Ja, weil LKW war kaputt und... Aber du hast doch keine Schuld daran gehabt. Ja, er meinte doch, es ist dann zum Schluss ist rausgekommen, dass am Auflieger die Bremsen versagt haben. Nur für ihn war das, ich hätte über die Autobahn fahren sollen und nicht darunter. Und ich habe sein Auto kaputt gefahren und das war für ihn Kündigungsgrund. Na toll. Ja, wie gesagt, 3 Wochen Urlaub gemacht und dann sind mir die Gedanken durch den Kopf gegangen, aufzuhören und mich aufs Auto zu beschränken. Und in den 3 Wochen ist mir aber auch klar geworden, das ist der Beruf, den ich liebe und den ich brauche. Ja. Und bin dann auch wieder um den LKW gegangen. Und du fährst heute auch? Ich fahre heute weiter. Noch um diese Strecke mache ich einen großen Bogen. Das kann ich verstehen. Nochmal zurückgefragt, warum haben denn die Bremsen versagt? Ja, der Auflieger, älteres Baujahr, oder ich habe einen Container gefahren zu dem Zeitpunkt, also Chassis, ein älteres Baujahr. Und die Bremsbeläge... Das heißt, der Wagen war gar nicht richtig gewartet worden. Richtig. Also das große Problem bei vielen LKWs. Ja, die Zugmaschine war okay, der Wagen war 2 Jahre alt. Der Hänger oder der Auflieger war, ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube 11 oder 12 Jahre alt. Und im leeren Zustand haben die Bremsen funktioniert, nur in dem beladenen Zustand haben sie dann absolut versagt. Ist das jetzt so, dass du strenger auch mit dem Wagen bist, dass du darauf bestehst, ich fahre nur noch Autos, die ordentlich durchgecheckt worden sind? Ich sage, wenn mir irgendwas an einem Auto nicht geheuer vorkommt, bleibt das Auto stehen. Und dann nehme ich auch das Risiko in Kauf zu kündigen, und das würde ich jedem anderen Kollegen auch empfehlen. Lieber eine Kündigung in Kauf nehmen, bevor irgendetwas passiert. Ich habe Glück gehabt, oder die anderen haben Glück gehabt, dass nichts passiert ist, dass ich an allem vorbeigekommen bin. Es hätte ein ganz großes Unglück passieren können, ne? Ja, also man hat mir gesagt, oder ich habe mir auch selber gedacht, also wäre ich auf die Autoschlange hinten drauf gefahren, die letzten 4-5 Autos, da wäre keiner mehr lebenslos gekommen. Die hätte ich, was da vorher lang waren, hätte ich jetzt in Höhe geschoben. Und ich sag, das war im Endeffekt, ich habe auch nicht nur an mich gedacht, sondern an die, die ich hätte über den Haufen fahren können. So, das war für mich, ich sag, ein Punkt, wo ich die absolute Angst hatte. Also, die größte Angst deines Lebens bisher? Ja, was heißt Angst? Meine größte nicht. Ich bin Taucher und das ist auch schon mal schief gelaufen. Aber da war die Angst wesentlich größer. Lieber Markus, ich wünsche dir gute Fahrzeit deines Lebens. Ja, danke. Und mach weiter so. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir 1:36 Uhr. Und jetzt machen wir Pause. Freunde, wir machen weiter. 1:37 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das ist WDR Fernsehen mit dem Talkradio, der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hatte Todesangst. Und ich frage euch, hattet ihr in eurem Leben schon mal Todesangst? Wir haben mehrere Beispiele schon gehört. Vielleicht bei einem Unfall, durch einen Selbsttötungsversuch, beim Überfall vielleicht, während einer sehr schweren Krankheit. Wie auch immer, was auch immer, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, das ist meine Telefonnummer 0180-5678-111. Herzlich willkommen, Matthias, 63 Jahre alt. Ja. Matthias. Schönen guten Abend, Jürgen. Ja, hallo. Alles Gute zu deiner Sendung, wünsche ich dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Zum Thema. Zum Thema. Ja, meine Todesangst, das war mal... Naja, schon recht kriminell, würde ich sagen. Ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt, ich habe da im Schiffsbau gearbeitet und habe mich dann auch im Hafenmilieu rumgetrieben, habe meine Kasse noch aufgebessert mit zollfreien Zigaretten, habe auch dadurch Konkurrenz bekommen da, also habe der Konkurrenz, die Leute zur damaligen Zeit wurden ja auf die Straße amerikanisch alles so frei verkauft, die ganzen armen Leute in der Hafenviertel da. Und ich habe die auch beliefert. Habe da noch einige Drohungen bekommen. Und eines Abends sitze ich so in der Mocambo Bar in Genua. Neben mir ein Italiener im Bar. Wir haben uns beide noch unterhalten über Getränke und was so am Tag passiert war. Und dann geht plötzlich die Tür auf. Ein junger Mann kommt rein, zieht eine 9mm Pistole raus, zielt, ich weiß nicht wer, auf wen. Wir saßen beide nebeneinander. Ja. Und die Angst, die war Wahnsinn. Ich denke, jetzt ist alles vorbei, ist aus, Ende. Also hält die Knarre auf euch, auf euch der beide? Der in unserer Richtung, praktisch. Bloß war ich derjenige, der Glück hatte, ich war nicht gemeint, sondern neben mir, der hat das ganze Magazin im Bauch gekriegt. Der ist neben dir erschossen worden? Ja, neben mir erschossen worden. Also ihr saßt nicht mal einen Meter auseinander? Und ich bin auch... Blackout und bin auch vom Hocker gefallen. Ende. Aber du warst unverletzt. Ich war unverletzt, Gott sei Dank. Aber weil ich da auch Konkurrenz hatte mit den Zigaretten, habe ich gedacht, das könnte mir auch helfen. Aber die im Moment, ich habe die Hose nass gehabt. Das glaube ich. War der Mann neben dir sofort tot? Er war sofort tot. Und der Täter, ist der abgehauen? Ja, der hat die Pistole in die Bar reingeschmissen und hat sich rumgedreht und ist abgehauen. Du bist natürlich der Tote vom Hocker gefallen, ja, du bist vom Hocker gefallen. Neben mir da. Und ihr lag dann auf der Erde, ja, also auf dem Boden. Und wie ging das dann weiter? Ja, dann hat Bekannte von mir, die praktisch meine Lieferanten, die von mir mit Zigaretten geliefert wurden, das ist dann ein Riesenalarm da in der, die kennen sich alle in der Hafengegend da, das ist von Mund zu Mund Propaganda, geht schneller wie Telefon da. Ich wurde sofort aus der Bar rausgenommen und in Sicherheit gebracht. Die Polizei, die kam später und die nimmt alles mit, was gerade zu der Zeit sich aufgehalten hat. Und es wird dann verhört. Da geht er ins Gefängnis rein und dann wird aussortiert. Da. Also du musstest nicht ins Gefängnis? War gut von meinem Bekannten. Ich wusste das nicht. Wir haben direkt, da sind reingekommen. Ich denke, was ist los? Haben mich da... Ich sage, ich bin noch nicht verletzt und mir ist gar nichts passiert. Also da hast du... Komm weg hier. Ne? Da hast du den Tod quasi... in die Augen geschaut. Ja, ne? Aber richtig in die Augen gesehen. Jürgen, ich hab später noch Situationen gehabt mit Autounfällen und so weiter und so fort. Ich habe extrem Tauchgänge gemacht, wo mir die Luft unten weggeblieben ist. So. Keine Angst vor Spiel, aber die Angst, die ich da gehabt habe, die bleibt mir heute noch nach. Wie lange hast du da gebraucht damals, um so den ersten Schock zu überwinden? Über ein Jahr. Und jetzt manchmal nachts werde ich schweißgebadet, nass und und das war das dann noch mal, ne? Das war auch so eine Racheaktion, ne? Oder? Ja, das war Mafia-Racheaktion. Ja. Welchen Jahr war das? Das war 1966. 66, also eine ganze Weile. Ja, da war die wilde Zeit noch. Ja, die wilde Zeit von Matthias. Ja, ja, nur an für sich. Ich hab mein ganzes junges Leben eine wilde Zeit gehabt. Übrigens auf den jungen Mann nochmal da zu sprechen zu kommen, der mit dem Auto, der sich da nicht mehr reinsetzt. Er soll es so schnell wie möglich versuchen. Ich habe damals auch in meiner italienischen Zeit einen schweren Unfall gehabt. Ein Lastwagen blockierte die Autobahn total. Und ich habe den nicht gesehen. In der Kurve war das. Ich bin da mit 140 reingerauscht. Den Kopf oben, mehrere Narben und an der linken Seite die ganzen Rippen gebrochen. Aber du bist dann auch direkt wieder Auto gefahren? Man hat mich ins Auto getragen. Weil ich nicht laufen konnte. Man hat mich ins Auto getragen und ich bin gefahren weiter mit. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich heute nicht mehr ans Steuer sitzen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Matthias, danke für deinen Anruf. Ja, Jürgen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dir auch. Tschüss. Mach weiter so. Ja, tschüss. Ich grüße Kai. Und Kai ist 23 Jahre alt. Ja, moin. Moin. Ja, eigentlich ist das eigentlich ziemlich harmlos, was ich gemacht habe oder was mir passiert ist. Im Gegensatz, was hier die anderen so gemacht haben. Also du bist nicht beinahe erschossen worden? Nein, auf keinen Fall. Du bist auch nicht beinahe abgestürzt oder im Flugzeug? Nee. Erzähl. Also sowas nicht. Nee, das war, ich bin mir nicht sicher, so vor 3-4 Jahren in der Türkei. Auf so einem Gebirgsfluss hatten wir so eine Rafting-Tour. Und irgendwann bin ich dann auf dem Boot gefallen und bin unter dem Boot gelandet. Und dieses Gefühl, also das werde ich echt nicht wieder los. Das sind auch Sekunden, kann ich gut nachvollziehen, wo man auch denkt, das war's jetzt. Ja, weil was heißt das war's? Es war ganz dämlich irgendwie. Also du warst unter dem Boot, kannst du das noch rekonstruieren, wie lange du unter dem Boot warst? Nee, überhaupt nicht. Also ich denke, es waren nicht mehr als 5-10 Sekunden, aber das Wasser war eiskalt. Und bist du dann durch eigene Kraft wieder hoch? Nee. Da waren ja, ich war ja Anfänger und sowas, ich mache das nicht so oft. Und da waren halt zwei Trainer oder Lehrer dabei, der eine hat mich wieder rausgezogen. Aber das war eine Situation, die ich echt nicht wieder vergessen habe. Ja. Und hast du dann weitergemacht oder hast du gesagt, never, das war's jetzt? Ja, ein Stück noch. Also das war auch nicht so ein super heftiger Fluss, wie man das aus dem Fernsehen kennt, sondern das waren halt alle 500 Meter mal eine heftige und dann war das immer ganz ruhig, also ganz entspannt eigentlich, weil das ist echt eine Anfängerstrecke gewesen. Also du hast es dann weitergemacht? Ja. Also zumindest diese eine Fahrt dann. Aber dann hinterher nicht mehr? Nee, das war auch nur ein Ausflug da. Ja. Also eine kleine Ahnung von Todesangst war das schon, ne? Also das denke ich, weil so richtig Todesangst hatte ich dann vielleicht noch nicht. Aber so ein Hauch davon. Ja. Ja. Auch gut, dass es gut gegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Kai, danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao. Christian 29. Ja, hallo. Hallo Christian. Ja, ich habe zu erzählen, ich wollte am 19. Juli, im Juli wollte ich heiraten. Da sind wir vorher mit 4 Mann Junggesellenabschied feiern gegangen. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Mhm. Haben uns ein Taxi gerufen von der Kneipe und wollten zu einer 30 Kilometer entfernten Disco fahren. Mhm. Und da muss man durch so ein Waldstück fahren und der Taxifahrer ist unheimlich schnell gefahren. Und in dem Waldstück sind wir dann aus der Kurve geflogen und vor einem Baum geprallt. Mhm. Und der Taxifahrer war sofort tot und wir 4 haben überlebt. Und ich bin also am schwersten verletzt worden, weil ich hinter dem Fahrer saß. Mhm. Wie warst du? Welche Verletzung hattest du? Also ich hatte mein Ohr abgerissen. Das Ohr abgerissen? Mhm. Meine Gesichtsknochen sind zertrümmert, da habe ich jetzt so Metallplatten drin. Mhm. Und halt diverse Kleinigkeiten an der Hand, war Glas eingetreten und sowas. Ich muss jetzt gleich mal fragen mit dem Ohr. Hat man das Ohr retten können? Ja, das war, habe ich unheimlich Glück gehabt. Die haben sich zuerst mal um meine anderen Verletzungen gekümmert und dann war es schon 7 Stunden her, dass es ab war. Mhm. Und dann haben die Ärzte gesagt, dass es wohl nicht wieder anwachsen würde, aber sie würden es versuchen. Und dann ist es glücklicherweise wieder angewachsen. Haben die das Ohr denn direkt mitgenommen? Das hing noch an unten am Ohrläppchen, so, hing es runter und irgendein Ersthelfer hatte mir einen Kopfverband gemacht und deshalb war das noch da. Mhm. Und es ist jetzt wieder richtig angewachsen und durchblutet ja auch, es ist ganz normal. Man sieht es zwar von den Narben her, aber es ist dran. Warst du direkt nach dem Unfall bewusstlos? Zwischenzeitlich, also ich kann mich erinnern an die so eine Schleuderei und dann weiß ich nichts mehr, den Aufprall kann ich mich nicht erinnern und dann kann ich mich erst wieder erinnern, als ich im Wald lag. Und da weiß ich also auch nicht, wie ich aus dem Auto rausgekommen bin. Ach, du bist selbst rausgeklettert noch? Sagt man mir gesagt, ich weiß es nicht mehr. Am Körper warst du nicht verletzt? Also am Bein und so war alles in Ordnung. Wie lange hast du denn im Krankenhaus gelegen? 14 Tage ungefähr. Doch, nur 14 Tage? Ja. Das hörte sich gerade so dramatisch an. Ging recht schnell. Ja. Ist das denn jetzt im Gesicht auch einigermaßen verheilt? Und nee, also die Flatten kommen im November raus. Und ich habe also noch fürchterliche Schmerzen da drin. Ne? Sieht man das auch sehr? Also ich stelle mir vor, das ist eine Gesichtshälfte hier, wo die Wange so ist. Genau. Da ist das. Das sieht man kaum. Die sind oben durch die Augenbraue, haben die einen Schnitt gemacht und im Auge, im Unterlid. Mhm. Und dadurch haben die Platten runtergeschoben. Und insofern sieht man da keine Schnitte, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Das sieht eigentlich so ganz normal aus. Wann habt ihr denn dann geheiratet? Direkt als ich aus dem Krankenhaus raus war, Woche später. Nun, als unsere Sendung, ich hatte Todesangst. Hattest du da überhaupt Zeit, diese Angst zu empfinden? Das ging ja wahrscheinlich irrsinnig schnell alles. Das stimmt, aber ich muss dazu erzählen, ich bin Medizinstudent und kenne mich daher so ein bisschen aus. Mhm. Und als ich da in dem Wald lag, habe ich gemerkt, dass mir Flüssigkeit ins Ohr läuft oder aus dem Ohr raus. Mhm. Das konnte ich natürlich dann nicht beurteilen. Mhm. Da habe ich natürlich gleich gesagt, ich habe eine schwere Schädelverletzung, dass da Liquor, Gehirnwasser ausläuft oder sowas. Und da war ich fest davon überzeugt, dass ich da jetzt sterben würde. Da hast du in dem Moment auch gedacht, ich sterbe jetzt. Ich habe erst mal gemerkt und geguckt, ob ich meine Beine und Hände noch bewegen kann. Mhm. Das ging und dann merkte ich aber, wie mir massiv eine Flüssigkeit halt aus dem Ohr lief und das war ja das Blut, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Und dann dachte ich halt, jetzt ist es zu Ende. War dir die Dramatik des Unfalls auch insofern klar? Wusstest du, dass der Taxifahrer tot war? Hast du das mitbekommen? Ja, das wusste ich, weil er, oder zu dem Zeitpunkt noch nicht, der wurde ein paar Meter weiter neben mir, wurde er wiederbelebt. Mhm. Und da ich aus dem Metier komme, kenne ich natürlich die Worte, die dann da fallen und die Medikamente und dann habe ich also so Hintergrund registriert, dass der da wiederbelebt wird. Und die anderen waren nicht so schwer verletzt? Nee, also je weiter die vom Fahrer weg saßen, desto weniger haben die auf der rechten Fahrzeugseite sahen, die haben gar nichts gehabt. Außer dem Schock natürlich. Wie denkst du über den Taxifahrer jetzt im Nachhinein? Ich habe Hass auf den. Also wir kriegen im Oktober ein Baby und wenn man sich überlegt, was der durch seine fahrlässige Fahrweise da fast angerichtet hätte. Hättet ihr ihn denn nicht währenddessen zurechtweisen können? Wir haben ihn mehrfach darauf angesprochen, dass er langsamer fahren soll. Er ist also viel zu schnell. Er ist auf einer Straße, der war 70, dann ist er 160 gefahren in der Ecke. Und wir haben mehrfach gesagt, er soll langsamer fahren. Und einer von den Kollegen hat sogar gesagt, er will jetzt nach hinten, weil ihm vorne wäre, hätte er Angst. Mhm. Da hat er nur gesagt, wir sollten uns nicht so anstellen und ist einfach immer weiter gerast. Also ich versetze mich gerade in die Situation. Ich würde darauf bestehen, dass ich aussteige. Wenn ja, jemand, normalerweise schon. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, klar, ne? Ja, sicher. Aber wir hatten auch was getrunken. Ja, klar. Normalerweise müsste man das, aber haben wir halt nicht gemacht. Ne? Ich meine, er hat ja nun bitter dafür bezahlt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Kannst du für dich auch sagen, was dieser Beinahe-Tod in dir ausgelöst hat? Was ist seitdem anders? Also meine gesamte Lebenseinstellung. Ich habe halt dadurch, habe ich ganz krass vor Augen geführt bekommen, wie schnell es doch zu Ende sein kann. Man macht alles richtig und meint, man handelt vorsichtig. Und dann ruft man sich ein Taxi, weil man getrunken hat und weiter feiern wollte und dann passiert sowas. Also, das ist halt die Erfahrung. Hast du dann danach mit noch größerer Freude geheiratet? Ja, ne? Kann man sagen. Ja. Christian, du bist Mediziner und kannst es beurteilen. Meinst du, dass das wieder alles richtig in Ordnung kommt im Gesicht? Boah, das kann ich nicht ab, weiß ich nicht, aber ich denke, das kann ich nicht beurteilen. Wir wünschen es dir von Herzen. Alles klar. Tschüss, Christian. Jo, danke. Ciao. Tschüss. Tim, 23. Ja, hallo Jürgen. Tim, hi. Grüß dich. Ja. Ja, also mein Thema ist Bungee-Springen und zwar gehöre ich zu den Leuten, die sich absichtlich in Todesangst begeben haben. Bist du ein, ich sag es mal, ein normaler Bungee-Springer oder eher von der extremeren Sorte? Ja, ich würde sagen beides nicht. Also ich bin ein relativ ängstlicher Mensch und hätte mir vorher nie zugetraut, dass sowas je im Leben tun würde. Und dann hast du es gemacht? Ich hab's getan. Und machst es immer wieder? Bisher noch nicht, bisher... Du hast es einmal gemacht? Ich habe es einmal gemacht und die Erfahrungen reichen immer noch an. Also es war vor 3 Monaten. Und ich träume immer noch davon. Also es war aber so dieses ganz normale Bungee-Jumping, was man so kennt? Ja, ist ja an sich ungefährlich. Es passiert relativ selten was dabei. Fallschirmspringen ist gefährlicher dieses Fallschirmspringen vom Felsen. Also in der Regel ist dieses ungefährlich, dennoch hat man währenddessen eklatante Todesangst. Ne? Auf jeden Fall. Warum hast du dich dessen ausgesetzt? Ja, es war ganz einfach so, dass ich, dass in meinem Leben möglicherweise zu wenig passiert ist. Ich hatte mit den Leuten abgeschlossen, mit denen ich bisher verkehrt habe und hatte keine Lust mehr auf das alltägliche Leben, wollte mal was anderes sehen und wollte völlig aus der Welt rausgetreten werden. Jetzt beschreib mir mal das Gefühl, was du da hattest. Fangen wir mal an, du kommst nach oben mit einem Fahrstuhl, ne? Geht das? Mit einer Gondel. Mit einer Gondel, genau. Und so, jetzt stehst du oben. Was ging da in dir vor? In 50 Meter Höhe. Ja? Ja, ich war ja schon vorher ein paar Mal oben und habe mir das Ganze angesehen, halt als Gondelfahrer und habe den anderen Bungee-Springer zugesehen und habe gedacht, nie im Leben machst du das selber. Der Wind pfeift in 50 Metern und man sieht unten die Leute, kann man gar nicht erkennen. Die Personen auf den Badehandtüchern, die sind so groß wie eine Briefmarke und es ist unbeschreiblich hoch. 50 Meter in der Länge gesehen, wenn man jetzt in 50 Meter Entfernung jemanden sieht. Ist es gar nicht viel, ne? Ist nicht viel, aber nach oben gesehen multipliziert sich das. Das ist Wahnsinn. So, jetzt warst du fest entschlossen zu springen und führen uns nochmal die letzten Sekunden vor Augen. Du stehst da oben. Was war da in dir los? Ich habe die ganze Zeit in den Himmel geschaut und wusste, dass ich nicht auf den Boden schauen kann, weil dann wäre ich mit Sicherheit nicht gesprungen. Ich habe nur in den Himmel geschaut und es war schlechtes Wetter. Die Wolken sind irgendwann aufgerissen, die Sonne kam durch und ich dachte mir, jetzt oder nie. Hast du lange gezögert? Ich habe sehr lange gezögert, ja. Ich stand ungefähr 3-4 Minuten oben und ein Bekannter von mir, der mit mir hochgefahren ist, hat mir sehr gut zugeredet, mir geholfen und gesagt, jetzt oder nie und springen, hab Vertrauen, lass dich fallen, kann nichts passieren. Jetzt waren die 3-4 Minuten um, dann bist du gesprungen. Dann bin ich gesprungen. Und hast während des Springens nach oben geguckt? Die ersten paar Sekunden, ja, das funktioniert so. Man streckt die Hände hinter den Körper nach oben aus und ja, streckt im Prinzip den ganzen Körper durch, ist angespannt und lässt sich einfach nach vorne fallen wie im Sofa. Und in diesen Sekunden, irgendwann gibt es einen Moment, an dem man ganz genau weiß, man kann sich nicht mehr festhalten. Und dann spielt das Gehirn völlig verrückt. Dann, es gibt so eine Art Überlebenstrieb. Und ab der Sekunde, wo man weiß, man kann sich nicht mehr festhalten, ist er ausgeschaltet. Und man hat so viel Adrenalin im Körper, man kann sich auf einmal völlig entspannen. Entspannen, ja. Hast du geschrien? Ich habe geschrien, nachdem ich sozusagen, also beim Rebound. Rebound nennt man, wenn man unten angekommen ist und wieder hochgezogen wird vom Seil. Ja, ja. Da habe ich geschrien vor Freude. Beim Sprung nicht. Beim Sprung nicht. Also es gab dann ein paar Sekunden oder Zehntelsekunden, wo du das Gefühl einer Entspannung hattest. Ja. Und dann kamst du unten an. Ja, und diese Sekunden kommen einem relativ länger vor, weil man so viel Adrenalin im Körper hat. Man erlebt die Zeit intensiver und man erlebt in einer Sekunde 10 Sekunden. So, jetzt hast du das erlebt. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Oder ist es einfach ein Ausbund unserer satten Gesellschaft, dass sowas nötig ist? Das ist schwer zu sagen. Für mich hat es sich eher gelohnt. Ich würde nicht sagen, dass ich jemand bin, der Freibeuter ist in der Gesellschaft und wo sonst nichts im Leben passiert. Wirst du es ja nochmal machen? Ja, ich arbeite dran. Du arbeitest dran. Ich arbeite vielleicht wäre es ganz geschickt, wenn du dein Leben einfach vielleicht ein bisschen umorganisieren würdest, dass da ein bisschen mehr Power in dein Leben kommt, dass du das gar nicht nötig hast, sowas zu machen. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Was machst du denn überhaupt so im Leben? Ich bin Grafikdesign-Student und ja, studiere so vor mich hin, bin in einem Jahr fertig. Und läuft im Prinzip alles so glatt? Ja, mal mehr, mal weniger. Wohnst du noch zu Hause? Nee, ich wohne alleine. Ah ja, wenigstens das. Wenigstens das, genau. Ja, Tim, also gezielt Todesangst gesucht und du hast dich ihr ausgesetzt. Ja. Du bist ja nicht der Einzige, ich meine, das waren ja ganz viele Leute. Es ist ja ein reiner Boom im Moment. Ne? Danke für die Schilderung, das war sehr ausführlich und es war gut nachzuvollziehen. Ich fand das interessant. Ja, gern geschehen. Tschüss, Tim. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Michael, 48 Jahre. Ja, hallo. Ich wollte mal berichten, ich habe mich nicht selbst in Todesgeschichten gebracht, sondern wurde also regelmäßig in Todesangst versetzt. Und zwar als kleines Kind. Ich war im Waisenhaus. Und eine Nonne hatte also unheimlich Spaß, mich und noch 4 weitere Jungs in Todesangst zu setzen, indem dass sie uns jeden Freitag beim Baden unter Wasser getaucht hat, bis wir blau angelaufen sind. Und es war bei ihr regelrechtes Ritual. Wir hatten also am Donnerstag, hatte ich schon immer erbrochen und furchtbare Angst gehabt. Am Freitag haben wir schon in der Früh geweint, weil wir wussten, am Abend, ja, mehr oder weniger kommt es zum Schlachtfest. Keiner wusste, ob er überhaupt wieder rauskommt aus dem Bad. Wie alt wart ihr da? Ja, 4, das ging 3 Jahre, zwischen 4. und 7. Lebensjahr. Es ging 3 Jahre jede Woche und die Auswirkungen sind halt so, dass ich bis heute noch Albträume habe. Ich ertrinke im Wasser, ich werde unter Wasser gedrückt und komme nicht mehr hoch. Nur wenn man das also wirklich jeden Freitag erlebt, das war also praktisch jeden Freitag Todesangst. Horror. Habt ihr das damals irgendwelchen anderen Leuten erzählt? Ja, ich war schon mal bei dir in der Sendung vor Jahren und habe schon mal so ein bisschen was angedeutet. Es ist ja nur ein Teil dieser Quälereien, aber das war also mit der schlimmste Teil. Und ich habe also diese Nonne auch angezeigt, aber naja, wie es halt in Bayern ist, das ist runtergebügelt worden. Ich habe alles schriftlich, wir hatten auch einen guten Anwalt, aber schließlich und endlich hat dann eigentlich jeder aufgegeben, der Anwalt hat aufgegeben, der wollte nicht mehr und man hat plötzlich nichts mehr gehört. Aber du trägst es dein ganzes Leben lang mit dir herum. Ja, natürlich, wenn man das 3-4 Jahre erlebt hat in dem Alter, das ist ja unnachvollziehbar eigentlich. Ja, ja, also jeden Freitag diese Todesangst, das ist also bis heute noch so, dass man auch depressiv ist, dass man also fast auch immer in den Tod möchte, weil man das immer wieder erlebt hat. Also ich habe keine Angst vorm Tod, weil ich es jede Woche erlebt habe. Ja. Und das ist also für mich heute noch schrecklich, damit fertig zu werden. Ich suche immer noch ich finde keinen Arzt, der das schafft oder der das irgendwie, der helfen kann. Mhm. Es gibt also, bis jetzt habe ich da nichts gefunden. Mhm. Möchtest du, unsere Sendung ist vorbei, du hörst es im Hintergrund, möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Ja, wäre gar nicht Vielleicht schlecht. Hat sie einen Tipp für dich noch. Ja, das wäre ganz gut. Dann leg mal auf und die Annette ruft dich gleich an. Okay. Michael, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Freunde. In der Technik war heute Nacht Jeanette Krause und morgen Nacht sind wir wieder da, 1 Uhr, Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Und damit eine ganz offene Sendung wieder über alle Themen können wir uns unterhalten. Und ihr könnt wie immer auch schon um 12 Uhr ab 0 Uhr hier bei uns anrufen unter der bekannten Nummer. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.